Buongiorno, willkommen zur 6. Folge von Italopod, dem Italienisch-Lernen-Podcast. Heute ist der 10. Dezember, 2. Advent. Hier in der Zentralschweiz hat es endlich richtig geschneit und heute war ich Schneeschuhwandern. Richtig im Winter, hoher halber Meter Schnee, Sonne hat geschienen, also ganz schön. Jetzt sitze ich hier bei Kaffee und Keksen. Kekse sind übrigens Biscotti. Merken wir das immer mit dem Scotty von Raumschiff Enterprise, mit zwei Köpfen drauf, Biscotti, so merke ich mir Kekse. Jedenfalls sitze ich hier also bei selbstgebackenen Keksen und Kaffee und jetzt kommt langsam endlich Winterstimmung auf, Weihnachtsstimmung auf. Schön. So, dann habe ich gesehen, das gefällt mir natürlich sehr schön, dass wir inzwischen 28 Abonnenten haben, die also den Podcast abonniert haben. Und selbst wenn ich mich und meine Mama und meine Ex-Freundin abziehe, sind das ja immer noch ein paar Leute. Und es wäre schön, wenn ihr euch auch melden würdet, ein Feedback geben würdet. Gemacht hat das nämlich die Bea aus Zermatt, auch aus der Schweiz. Und sie schreibt mir hier, sie schreibt mir, ich soll nicht so viel labern, ich soll Italienisch machen. Dann mache ich das doch mal. Und nicht vergessen, die Vokabeln gibt's auch zum Ausdrucken als PDF auf der Homepage italopod.de beziehungsweise in der Information zum MP3-File. Wer also einen modernen MP3-Player hat, der sollte sich diese Informationen anzeigen können, zum Beispiel durch das Drücken der Mitteltaste beim iPod Nano. Bevor ich mit der neuen Lektion anfange, vielleicht ganz kurz ein paar Fragen zur letzten richtigen Folge. Das war ja Folge 3. Da ging es um Begrüßung und wo man herkommt. Ich stelle einfach nochmal schnell ein paar Fragen zum Warmwerden und Sie sollen also einfach antworten. Ciao, come ti chiami? Ah, piacere. E di dove sei? So, das zur Wiederholung und jetzt wollen wir uns dem Essen und Trinken widmen. Wie gehabt, ich stelle einfach ein paar Vokabeln vor. Deutsch und dann Italienisch und zum Nachsprechen und zum dran erinnern. Ich fange einfach mal an mit Tomate. Il pomodoro. Tomate. Il pomodoro. Tomate. Il pomodoro. Banane. La banana. Banane. La banana. Banane. La banana. Nudeln. Hier in der Schweiz benutzt man das italienische Wort übrigens generell für Nudeln, auch im deutschsprachigen Bereich der Schweiz. Also Nudeln. La pasta. Nudeln. La pasta. Nudeln, la pasta. Knoblauch. Ist ja immer wichtig zu wissen, ob in dem Essen Knoblauch drin ist oder nicht. L'aglio. Knoblauch. Aglio. Beziehungsweise l'aglio mit dem L-Apostroph. Schokolade. La cioccolata. Schokolade. La cioccolata. Schokolade. La cioccolata. Gemüse. La verdura. Gemüse. La verdura. Gemüse. La verdura. Mögen oder schmecken. Piacere. Mögen oder schmecken. Piacere. Mögen, schmecken. Piacere. Kochen. Cucinare. Kochen. Cucinare. Kochen. Cucinare. Süßigkeiten. I dolci. Man kennt das von Dolce Vita, süße Leben. So kann man sich Dolce, süß, eigentlich gut merken. Und Dolci sind süße Sachen, Plural. I dolci. Also Süßigkeiten. I dolci. Fleisch. La carne. Fleisch. La carne. Fleisch. La carne. Fleisch vom Grill. Carne a la Braccia. Fleisch vom Grill. Carne a la Braccia. Fleisch vom Grill. Carne a la Braccia. Mageres Fleisch. La carne magra. Mageres Fleisch. La carne magra. Mageres Fleisch. La carne magra. Fisch. Il pesce. Fisch. Il pesce. Fisch. Il pesce. Nehmen. Prendere. Nehmen. Prendere. Nehmen. Prendere. Ganz wichtig. Bier. La Bira. Bier. La Bira. Bier. La Bira. Für andere genauso wichtig. Der Wein. Il vino. Der Wein. Il vino. Wein. Il vino. Wasser. L'acqua. L'apostroph aqua. Wasser. L'acqua. Wasser. L'acqua. Milch. Il latte. Milch. Il latte. Milch. Il latte. Da sage ich jetzt nicht, wie ich mir das merke. Und zur passenden Zeit heute noch Advent. Avento. Advent. Avento. Mit 2 V geschrieben. Advent. Avento. So, das waren die Vokabeln. Und vielleicht nochmal Sätze. Ich frage Bea, der Name ist mir jetzt natürlich hängen geblieben heute, ob sie Pasta mag. Und sie sagt, ja, sie mag gerne Nudeln. Bea, ti piace la pasta? Bea, ti piace la pasta? Bea, ti piace la pasta? Oh, sì, mi piace. Oh, sì, mi piace. Oh, sì, mi piace. Jetzt frage ich sie, ob sie gerne kocht, und sie sagt, ja, gerne. Ti piace cucinare? Ti piace cucinare? Ti piace cucinare? Sì, mi piace molto. Sì, mi piace molto. Sì, mi piace molto. Und jetzt frage ich sie noch, ob sie einen Kaffee nimmt, und sie sagt, ja, gerne. Bea, prendi un caffè? Bea, prendi un caffè? Bea, prendi un caffè? Sì, grazie, volentieri. Sì, grazie, Volentieri. Sì, grazie. Volentieri. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und eine schöne Vorweihnachtszeit und lasst euch nicht so viel vom Geschenke kaufen stressen. Ciao, ciao.